Es gibt Menschen, die seit 15 Jahren auf der Straße leben. Es ändert sich an und für sich der Ablauf des Lebens, denn es gibt keine Sinnhaftigkeit mehr. Jetzt habe ich gerade Lust auf das zu kaufen oder sonst, oder jetzt ist der Christkindlmarkt. Es duftet einem entgegen und na, man würde vielleicht gerne, Finger weg, man kann es sich nicht leisten. Und das drückt schon ein bisschen, das drückt schon ein bisschen. Dieser Ausschnitt stammt aus einem Video, in dem ein ehemaliger Obdachloser sein früheres Leben beschreibt. Zu sehen ist dieser Film im Internet auf der Website des Magazins Focus. Das Besondere daran, es handelt sich nicht um ein herkömmliches Video, sondern um eine sogenannte Audio-Bildergalerie. Dieses Darstellungsformat läuft ab wie ein Film, besteht allerdings aus einer Abfolge von Fotografien, die mit Tonaufnahmen verbunden sind. Man könnte dies salopp als vertonte Dia-Show bezeichnen. Fabian Mohr hat die Audio-Bildergalerie über den Obdachlosen erstellt und ist Entwicklungsredakteur bei Focus Online. Bisher war Fotografie ja eigentlich eine stumme Kunst. Es hat uns niemand erklärt, was da passiert. Und wir haben auch sonst von der Atmosphäre der Geschichte relativ wenig mitbekommen. Und das ändert sich durch Audio-Fotogalerien, weil der Originalton macht die ganze Story sehr viel eindrucksvoller. Aufgekommen sind diese modernen Bilderfilme erstmals in den USA. Inzwischen werden sie dort von regionalen Zeitungen bis hin zu international bekannten Publikationen wie dem Time Magazine eingesetzt. Mal lauschen die Internetnutzer den spannenden Erzählungen eines Kriegsfotografen, während sie seine beeindruckenden Fotos bestaunen. Mal rücken sie ganz nah an einen Menschen heran, der in einem sensiblen Porträt vorgestellt wird und darin von sich selbst erzählt. Natürlich sollen diese Audio-Bildergalerien kein Ersatz für Videos im Internet sein, aber wo liegt dann der Unterschied? Eine Antwort gibt Regina McCombs, Multimedia-Producerin der US-Zeitung Star Tribune. Fotografien entfalten eine ganz eigene Wirkung. Der Betrachter weiß, dass es sich bei ihnen um festgehaltene Momente in der Zeit handelt. Ein Bild lässt sie über diesen Moment nachdenken. Die emotionale Wirkung unterscheidet sich sehr von der eines Videos, das sie mitten ins Geschehen wirft. Ich denke, dass Audio-Bildergalerien die richtige Wahl für nachdenkliche Themen sind oder auch für längerfristige Stories, bei denen Menschen über einen längeren Zeitraum begleitet werden. Für eine gelungene Ton-Bild-Strecke werden herausragende Fotos und spannendes Tonmaterial gebraucht. Letzteres ist etwa der Fall bei einem Menschen, der etwas Interessantes zu erzählen hat. Dabei kann der Ton zusätzliche Informationen preisgeben, beispielsweise mit der Art und Weise, wie jemand etwas sagt. Allgemein wirkt der Ton bei einer Audio-Bildergalerie direkter, da der Betrachter von den Fotos weniger abgelenkt wird. Im folgenden Ausschnitt beschreibt ein Fotograf seine Eindrücke von einem großen Mode-Event. Ich habe dann versucht, mich anders zu positionieren als die Fotografen, die dort ihren Alltagsjob verrichten. Ich habe versucht, mich eher zwischen die Leute zu mischen und habe das Ganze eher als Szenerie betrachtet, gar nicht so sehr fixiert auf die Mode selbst. Einen Sitzplatz hatte ich nicht, musste aber dann mich so lange irgendwie verdeckt halten, bis die Show definitiv losging und niemand mehr sich rühren durfte, sodass man mich auch nicht mehr auf das Fotografenpodium schieben durfte oder auch rausschmeißen konnte. Festgehalten sind diese Einblicke in die Arbeit eines Fotografen in einer Audio-Bildergalerie auf der Website der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Natürlich bekommt der Internetnutzer gleichzeitig die geschossenen Fotos des Fotografen zu sehen, so kann er besser abschätzen, unter welchen Umständen diese Bilder entstanden sind. Während Ton-Bildstrecken in den USA ein gängiges Format sind, werden sie hierzulande bisher nur vereinzelt und von großen Medienhäusern eingesetzt. Dazu gehört auch die Online-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dieter Hoss, stellvertretender Chef vom Dienst, beschreibt die Gründe, warum dieses Format verwendet wird. Gerade die FAZ hat sehr gute Fotografen, die sehr gutes Material anliefern, das wir auch in der Zeitung eigentlich gar nicht immer so adäquat bringen können. Und da bietet das im Internet eine gute Möglichkeit, die auch wirklich zu zeigen. Wir bauen das aus. Das ist eine Sache, die haben wir für uns entdeckt und wollen auf jeden Fall die Bedeutung halt vergrößern, indem wir das häufiger bringen. Die Audio-Bildergalerie wird also vermutlich auch in Deutschland ihren Platz finden. Denn Fotografien haben Menschen seit jeher fasziniert. Erst recht, wenn sie jetzt auch noch eindrucksvoll vertont sind.